Ganz nackend und ohne alle Macht, als leg ich schon in meinem Grab, wo ich noch mein Warmblut noch hab, und Knecht mir noch gehorsam sein, und Häuser viel und Kerze mein. Auf! Schlag die Feuerklappen drauf! Zu mir heraus. Das zu Fuß und mit zu Wagen, gesamte Knecht, die sollen mit. Und meine große Geldtruhen, die sollen sie herbeitragen.